Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Auslandsdienst. Heute gibt es wieder mal eine Ausgabe mit leicht geänderten Rahmenbedingungen, denn aufgrund des Aufenthalts von mir ist der Gast und auch ich heute nur via Skype zugeschaltet. Heute jedoch werfen wir einen Blick auf ein sehr spannendes, interessantes Land, auf das ich mich persönlich schon freue, auf die heutige Sendung über dieses Land, und zwar über Serbien. Und das Land in Südosteuropa weist eine lange und wechselvolle Geschichte auf und bietet sehr viele verschiedene Sehenswürdigkeiten. All das werden wir besprechen mit Vladimir Vlajic, der seinen Gedenkdienst derzeit noch in Belgrad, in der Hauptstadt, absolviert. Doch jetzt gibt es am Beginn einmal Musik aus Serbien, und zwar mit Milos Radanovic und Ukni Zor. Čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ, sa planina zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj, zvona zvone zora sviće, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Moju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli. Kad tamo daleko vidi možak si, staru šljivu, rodnu njivu, vraćam se kući živ. A najboljih nema, odneo ih boj, čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj pa, pukni zoro, moju dragu da ljubi, bele zagrli, bele grudi da joj zagrli. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Auslandsdienst. 17. Sendung, heute zu Gast Vladimir Vlajic, der seinen Auslandsdienst in Serbien verbringt und daher live aus Belgrad uns jetzt zugeschaltet ist, sozusagen. Und ich freue mich einmal, dich herzlich hier bei uns heute willkommen zu heißen. Freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast für das Interview. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mich freut es ebenso. Du kannst gleich anfangen vielleicht, was genau der Titel, der von mir sicher nicht schön ausgesprochen war, was genau heißt der und was genau, also wieso hast du diesen Titel ausgewählt, dass wir quasi anfangen damit? Gut, also ja, das Lied heißt Bukni Zora, was so viel heißt wie, ja, es wird hell. Und also im übertragenden Sinne, und das Lied ist den einfachen Leuten gewidmet, die im Ersten Weltkrieg sich dann zurückgezogen haben über Albanien in Richtung Korfu. Damals hat sich ja praktisch fast das ganze serbische Land zurückgezogen, also ja, nach Griechenland, eben über die albanischen Gebirge und so weiter. Und das Lied, ja, ist also sehr aktuell. Und es ist ein sehr schönes Lied und ich fühle mich irgendwie sehr emotional damit verbunden. Und deswegen habe ich also dieses Lied also unter anderem auch als eines von diesen Liedern zu dieser heutigen Sendung ausgesucht. Super, danke. Mit dir werden wir heute, wie gesagt, noch sprechen über deine Erfahrungen in Serbien, wieso du genau dieses Land ausgewählt hast und wie es eben sich so lebt in diesem Land. Und natürlich auch über deine Arbeit als Gedenkdiener am Verband der jüdischen Gemeinden Serbiens beim Jüdischen Historischen Museum in Belgrad. Bevor wir mit den Erfahrungen weitermachen, gibt es aber jetzt wie immer einmal die wichtigsten Fakten über dieses Land, damit wir auch alle wissen, um was es genau geht. Ja, Serbien, das ist ein Land mit sehr viel Geschichte. Und beginnen wir mal am Beginn mit einem Überblick über die Fakten. Das heißt, die Facts, Top Facts über Serbien sozusagen. Amtlich heißt ja Serbien die Republik Serbien. Die Hauptstadt ist Belgrad und es gibt 7,1 Millionen Einwohner. Das ist etwa 1 Million Einwohner weniger als Österreich, kann man sagen. Die Fläche ist 88.000 Quadratkilometer. Nur so ein Vergleich. Österreich hat 83.000 Quadratmeter. Das Land ist also etwas größer als Österreich. Die Währung in Serbien ist der serbische Dinar. Und in Serbien existiert seit Jahrhunderten ein Staat in unterschiedlicher Ausdehnung mit unterschiedlichen Staatsformen. Über all das wird euch Markus dann gleich in der Geschichte erzählen. In der jüngeren Geschichte, das heißt in den letzten Jahren, heißt Serbien jedoch erst 2006 wieder so, denn seit der Auflösung des Staatenbundes zwischen Serbien und Montenegro, genau vor 10 Jahren, wurde eben diese Umbenennung in Serbien vollzogen. Vorher hieß das Land im Staatenbund von 2003 bis 2006 Serbien und Montenegro und davor Bundesrepublik Jugoslawien. Und über die Zeit Jugoslawien, also über die Zeit im Kommunismus, werden wir natürlich mit Vladimir auch noch ausführlich sprechen. Gehen wir jetzt einmal zur Geografie Serbiens und starten so gleich mit dem Interview. Das ist ein neuer Punkt, den wir jetzt hier so einführen, dass wir nicht mehr quasi die Fakten runterleiern, sondern einfach gleich die Gäste befragen. Wladimir, wie siehst du das? Wie vielseitig ist denn Serbien landschaftlich so? Also man kann Serbien also als sehr vielseitiges Land einstufen. Also man findet alles in Serbien. Also im Norden Serbiens, im Gebiet der Vojvodina, also die Pannonische Tiefebene, wo praktisch von der nördlichsten Stadt Subotica, die früher Maria Theresienstadt geheißen hat, bis Belgrad sozusagen Flachland ist, dann desto weiter man in den Süden geht, findet man immer höhere Gebirge, auch im Westen Serbiens, zum Beispiel zwischen Rumänien und Serbien ist auch die größte Schlucht in Europa, der Djerdap oder die Djerdap-Schlucht. Und es gibt sehr viele Flüsse, Seen in Serbien und mir hat auch ein türkischer Kollege einmal gesagt, dass also Serbien auf Türkisch, also Sirbistan, heißt eigentlich also das Land am Wasser beziehungsweise das Land der Flüsse. Und das stimmt vollkommen. Also es gibt sehr viele Flüsse, sehr viele Seen in Serbien und man hat also alles. Also zum Beispiel in Zentralserbien, im Gebiet der Schumadia, findet man also sehr viele grüne Flächen zum Beispiel auch. Also wirklich alles. Und dann ganz im Süden zum Beispiel zwischen Serbien und Montenegro, Albanien und Makedonien, das Gebiet des Scharplaniner Gebirges zum Beispiel auch, von wo auch der serbische Schäferhund kommt, also quer durch, also man findet wirklich alles und es gibt auch sehr viele Gebiete, die zum Beispiel auch an meine Heimat Tirol, die meiner Heimat Tirol ähneln zum Beispiel. Also andere Gebiete wiederum, die Ostösterreich ähneln. Also ist schon sehr, sehr interessant und vielseitig. Also ein sehr vielseitiges Land, kann man sagen. Genau, auf jeden Fall. Und du hast gerade vorher schon angesprochen, Vojvodina, was genau macht denn jetzt diese Gegend so besonders? Was ist da der Unterschied? Jetzt zum vielleicht noch so kurzer Hinweis. Was unterscheidet diese... Ja, im Geografischen, aber auch was die Verwaltung anbelangt. Gibt es da irgendwelche Unterschiede oder ist die Region nur landschaftlich bedeutsam? Also landschaftlich, also auf jeden Fall, eben, das ist praktisch fast nur Flachland. Man hat, also die Vojvodina, die besteht aus 3 Regionen sozusagen. Also ganz im Norden Serbiens, also die Bačka, dann im Osten an der rumänischen Grenze Banat und an der kroatischen Grenze Srem bzw. Sirmium. Und dort gibt es auch also eben auch im Srem auch die Fruška Gora. Das ist also so ein hügeliges Gebiet in der Vojvodina, das so ein bisschen heraussticht und wo man sehr viele serbisch-orthodoxe Klöster findet. Man sagt auch zu Fruška Gora oft also der Athos Serbiens, also der heilige Berg Athos Serbiens, weil dieses Gebiet sehr an die Mönchinsel oder Halbinsel Athos in Griechenland erinnert. Und vom politischen her, ja, also die Vojvodina wurde zur Zeit Titos als eine Provinz, als eine von zwei Provinzen eingeführt, also die Vojvodina im Norden und im Süden eben Kosovo und Metochien. Und ja, also die Vojvodina hat also sozusagen ihr eigenes autonomes Provinzparlament. Und das ist sozusagen parallel schon ähnlich wie mit dem Staatsgefüge. Also die Vojvodina hat ein eigenes Parlament und sie hat also eigene Befugnisse, aber sie ist natürlich sehr, sehr eng verbunden mit dem zentralen Staatsapparat, also in Belgrad natürlich. Und früher zum Beispiel, zur Zeit der K&K-Monarchie, war ja dieses Gebiet eben Teil der K&K-Monarchie und dort gab es also sehr viele serbischstämmige Einwohner und damals hieß dieses Gebiet eben serbische Vojvodina, dadurch, dass die Leute damals auf diesem Gebiet so praktisch ihren Wunsch äußerten, sich sozusagen an das Mutterland Königreich Serbien anzufügen sozusagen. Und dann nach dem Ersten Weltkrieg ist es dann praktisch so, sozusagen dazugekommen. Geh nochmal ganz in den Süden, in den Kosovo. Ich habe gehört, ein Freund sagt mir, dass es korrekt sei, man sagt das Kosovo. Was hat das eigentlich damit auf sich? Was ist jetzt richtig, der oder das? Ja, ich glaube, man kann beides verwenden. Also ich bin im Deutschen eher auf den Kosovo, der Kosovo, im Kosovo gestoßen. Also man kann wahrscheinlich beides verwenden. Also ich glaube, dass nichts also von beiden falsch ist, aber ich bin also eher auf den Begriff im Kosovo gestoßen, beziehungsweise in Kosovo und Metochien. Also das lassen ja viele weg. Metoch heißt übersetzt sozusagen das Gebiet der Kirche, beziehungsweise das Gebiet der Klöster, was dann wiederum praktisch auf die Wurzeln dieses Gebietes, also die Metochia, die ist praktisch sozusagen der West-Kosovo und der Osten ist praktisch nur der Kosovo. Also Kosovo ist eigentlich nur der östliche Teil des Gebietes Kosovo und der westliche Teil, man kann eigentlich praktisch eine diagonale Linie durch den Kosovo ziehen, das ist praktisch Metochien und Metochien heißt sozusagen übersetzt, ich glaube, das ist ein griechisches Wort und heißt übersetzt eben so viel wie das Land der Klöster oder das Land des Klosters sozusagen. Also das heißt also sozusagen, dass diese Gebiete dem Kloster oder der Kirche sozusagen angehören. Was wiederum eben auf die irgendwie auf die christliche Verbundenheit zurückzuführen ist. Warst du schon dort? Ja, ich war also schon öfters im Kosovo, beziehungsweise in Kosovo und Metochien, schon seit 2011 jedes Jahr mindestens einmal, dadurch, dass ich mit dem serbisch-orthodoxen Jugendverein oder kurz dem Verein SPOJ, den ich in Innsbruck 2009 gegründet habe mit meinen Kollegen, der eigentlich eine humanitäre Organisation ist, war ich also eben seit 2011 jedes Jahr mindestens einmal im Kosovo, eben vor allem im Rahmen von humanitären Aktionen. Und da helfen wir also den serbischen Familien, den Armutsgefährdeten im Kosovo, die eigentlich also eben ohne Freiheit, ohne fließendes Wasser oft, ohne Strom dort leben. Sie leben sozusagen in Ghettos eingepfercht und können eigentlich auch nicht frei, also zum Beispiel einkaufen gehen und so weiter. Also die Situation, die hat sich schon etwas verbessert, wobei man jetzt sagen muss, also dass praktisch die, wie soll ich sagen, also die Einengung des serbischen Volkes in Kosovo jetzt praktisch auf ökonomischer Basis passiert. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jedes Jahr in den Kosovo gehe, jedes Jahr gibt es immer weniger serbische Supermärkte zum Beispiel oder ganz einfache serbische Läden. Und ja, also wir kommen dann immer zu dem, wir finden also praktisch im Vorhinein die Familien, denen die Hilfe, also die Familien, die Hilfe am nötigsten haben, und dann bringen wir sozusagen die Hilfe auch persönlich an die Familien. Da haben wir also auch Freunde im Kosovo, die uns sozusagen helfen, diese humanitären Aktionen vorher schon vorzubereiten und zu organisieren, und dann meistens eben dann im Juli oder im August, wenn die meisten dann eben auch in Serbien sind und Urlaub machen, versammelt sich halt eben dann 3, 4, 5 Leute von uns, und dann fahren wir dann gemeinsam in den Kosovo und bringen dann sozusagen den Familien, die armutsgefährdet sind und meistens mehrere Kinder haben, eben die nötige Hilfe. Ein sehr interessantes Projekt, über das können wir am Ende dann noch kurz reden, sofern noch die Zeit bleibt. Sehr gerne. Gehen wir jetzt kurz zu einem anderen Thema, und zwar: gibt es für dich so eine Lieblingsregion oder eine Lieblingsstadt, einen Lieblingsort in Serbien? Boah, das ist also eine sehr, sehr schwierige Frage sozusagen. Also ich würde keine Region oder keine Stadt sozusagen herausstechen lassen. Also ich meine, Belgrad ist schon eine faszinante Stadt. Also Belgrad wird oft als das Madrid Südosteuropas genannt bzw. bezeichnet, und die Stadt ist sehr vielseitig. Wir werden wahrscheinlich später noch darüber reden. Und was die Region betrifft, eben auch hier würde ich, also jede Region hat etwas Besonderes. Zum Beispiel in der Vojvodina gefällt mir natürlich schon diese Tiefebene, dieses Flachland, dadurch, dass ich in Tirol also unter Bergen aufgewachsen bin. Aber zum Beispiel dann auch in der Schumadia, also diese unberührten Grünflächen, die man auch bei uns in Österreich schon immer seltener findet. Aber vor allem eben auch, also immer wenn ich in die südliche Provinz sozusagen, also nach Kosovo und Metohien reise, ist es schon immer ein sehr besonderes und sehr spannendes Gefühl. Und vielleicht eben, wenn man die Regionen, also ein leichter Favorit ist dann schon eben also Kosovo und Metohien. Also das ist schon sehr interessant dort. Also. Aber jetzt so als das Lieblings, also als die Lieblingsregion oder die Lieblingsstadt würde ich jetzt nichts herausstellen. Also so leichte Favoriten eben. Wladimir, in welcher Form hat sich der Einfluss von Österreich oder sagen wir jetzt die ehemalige Habsburger Monarchie im Land bemerkbar gemacht? Das ist also sehr schwer zu sagen. Also vom geografischen bzw. architektonischen her sicherlich sieht man es also in der Vojvodina, also in Nordserbien. Zum Beispiel, wenn man nach Novi Sad geht, also Neusatz, oder zum Beispiel in Subotica sieht man schon, also ich habe auch zum Beispiel Kollegen, also hier in Belgrad kennengelernt, die auch hier also für ein halbes Jahr waren zum Beispiel, oder einige sind auch genauso wie ich, also für ein Jahr hier im Ausland, und sie sagen eben, sie kommen eben aus Wien, und sie sagen auch eben, dass Nordserbien eher der Architektur und dem Bild der K&K-Monarchie ähnelt als heute, als wir das also heute noch in Ostösterreich sehen können. Also da auf jeden Fall, sonst jetzt schwer zu sagen. Also man kann es also so schwer, also wirklich schwer sagen, weil sonst ist es eigentlich nicht so sichtbar, ehrlich gesagt, also der Einfluss. Okay, danke. Die nächste Frage wäre, Serbien war ja die größte Teilrepublik des kommunistischen Jugoslawiens. Und wie sieht es da aus? Was bleibt deiner Meinung nach von 40 Jahren Kommunismus? Erkennt man da was? Ja, also da würde ich sagen, also man kann daher sozialistisches Jugoslawien dazu sagen und anstatt Kommunismus eher Titoismus, weil es war ja eben eine besondere Form, vor allem unter Tito. Und man kann also schon ruhig sagen, also nicht nur 40 Jahre Kommunismus, sondern 60 Jahre. Und ich bin mir nicht sicher, aber es sind dann schon doch noch lebende Spuren des Titoismus oder des Kommunismus, wie man will, auch heute noch in Serbien zu spüren. Und ich glaube, dass vor allem Serbien am meisten mit dem Titoismus verloren hat, auf allen Gebieten, also vor allem in allen Segmenten, von der Kultur, von der Kultur über das Bildungssystem bis hin zur Arbeitsmoral auch. Also es ist dann schon sehr viel Negatives, würde ich mal sagen, über die geblieben. Also, und es wird dann auch sehr schwer sein. Ich meine, Serbien ist ja heutzutage sozusagen in der Transition und macht noch seinen Weg vom Kommunismus, Sozialismus oder Titoismus hin in ein demokratisches System. Es ist also noch nicht, dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und ich glaube, das wird noch länger dauern, bis man sozusagen die alten Strukturen des Titoismus sozusagen überwunden hat und bis es zu neuen Generationen kommt, die anders oder sagen wir mal besser klar anders denken oder handeln, als es die alten Generationen heute noch machen, beziehungsweise die alten Generationen, die geben es eben noch den jungen Generationen weiter sozusagen und deswegen lebt eben dieser eben Titoismus oder Sozialismus des ehemaligen Jugoslawiens schon noch weiter, hier in Serbien vor allem. Würdest du sagen, dass Jugoslawien-Nostalgie, dass man das so dazu sagen kann? Ja, also die Jugoslawien-Nostalgie, also auch damals im sozialistischen Jugoslawien waren vor allem auch die Serben die stärksten oder ja, vor allem die Serben waren Jugoslawen. Die Kroaten waren meistens Kroaten, die Slowenen teils. Und ja, also heute ist schon also eine gewisse Jugoslawien-Nostalgie zu spüren, vor allem in Serbien, teilweise auch in Bosnien, würde ich sagen, und auch in Slowenien. Das ist interessant, zum Beispiel immer am 25. Mai, also am Geburtstag Titos, da kommen ja eben viele Leute an sein Grabmal, in das Haus der Blumen, das sogenannte, und sind sehr viele Gäste, vor allem aus Slowenien, immer anwesend. Also da sieht man also schon, dass die Jugoslawien-Nostalgie in Slowenien sehr stark ausgeprägt ist, auch was mich persönlich, ehrlich gesagt, wundert. Aber natürlich in Serbien ist sie schon auch noch sehr ausgeprägt. Ja. Gehen wir jetzt zu einem anderen Kapitel, und zwar ein schwieriges Kapitel in der jüngeren Geschichte, und zwar den Jugoslawienkrieg in den 1990er Jahren. Sind diese Kriege heute noch in der Bevölkerung ein Thema? Ja, also die Kriege sind vor allem ein Thema, würde ich sagen, also wenn es zu den Wahlen kommt, also zu den politischen Wahlen. Und vor allem, eben jetzt hat man es gemerkt, also dieses Jahr waren ja eben Wahlen, Parlamentswahlen in Kroatien. Und da haben eben vor allem die kroatischen Politiker sehr auf dieses Thema gespielt, um sozusagen, wie soll ich sagen, die haben in gewisser Weise antiserbische Hetze gemacht und eben um zu polarisieren und so leichte Stimmen einzufangen, dann kommt es natürlich dann aus Serbien zu Reaktionen und dann hat man eben dieses Thema wieder. Aber jetzt, dass die Jugoslawienkriege so jetzt ein Thema werden, eher nicht so stark, aber es gibt natürlich schon, wenn es zum Beispiel zu den besonderen Terminen, Gedenkterminen, sagen wir mal auch, kommt, dann werden dann schon die die Jugoslawienkriege schon sozusagen in den Medien genannt und dann wird also über diese Kriege gesprochen, aber eben nicht auf dem Niveau, auf dem das gemacht werden sollte, sondern eben es wird dann dieses Thema verwendet, um zu polarisieren, um leichte politische Punkte zu sammeln auf allen Seiten, aber die Leute haben irgendwie nicht wirklich was davon. Also findet eigentlich keine kritische Auseinandersetzung statt mit der Rolle Serbiens zu den Kriegen selber? Ja, also, ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Also zum Beispiel, wenn man die ehemaligen jugoslawischen Republiken vergleicht, dann kann man also sagen, dass sich keines dieser Länder praktisch ernsthaft oder kritisch mit ihrer Rolle auseinandergesetzt hat. Serbien hat praktisch sozusagen in der Politik hat er sich sozusagen vor allem in den Medien mit diesem Thema auseinandergesetzt. Zum Beispiel der ehemalige Präsident Boris Tadic war eben auch in Srebrenica, der hat sich dort sozusagen entschuldigt für dieses Kriegsverbrechen. Der jetzige Premierminister letztes Jahr ebenso. Und von serbischer Seite, von den Politikern kommen eben schon die ersten Schritte, also zu den Nachbarn eben, also in Richtung kroatischer und bosniakischer Seite. Nur von der anderen Seite kommt immer wenig zurück. Aber trotzdem muss man sagen, also dass man sich eigentlich so ernsthaft nicht wirklich mit diesem Thema beschäftigt hat und vor allem in Serbien, wenn man auch die, also nicht nur die fremden Opfer, sondern vor allem die eigenen Opfer in den Kriegen nennt. Also da wird natürlich sehr wenig leider gemacht. Also ich glaube, also die wenigsten jungen Leute, aber auch die Älteren wissen, also wo die Leute sozusagen umgekommen sind und es wird sehr, sehr wenig Gedenkkultur betrieben sozusagen. Zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite bei den bosniakischen Nachbarn, die haben das also sehr gut gemacht. Natürlich auch, muss man sagen, unter politischer Hilfe auch. Die erinnern sich sehr gut an ihre eigenen Opfer. Die erinnern sich aber eben genauso wie die anderen Seiten eben schwach oder sehr schlecht auch an die anderen Opfer. Zum Beispiel in Kroatien, die dritte Seite, die haben das irgendwie am wenigsten gemacht und bei denen ist es irgendwie ganz negativ, weil bei denen hartet es irgendwie so in der Glorifizierung dieser ehemaligen Nazi-kollaborierenden Ustascher Bewegung ein. Also da ist es so negativ und da ist es also am wenigsten gemacht worden. Also wenn man diese drei Seiten jetzt vergleicht, die alle drei ja im Krieg sozusagen mitgemacht haben, leider alle drei Täter waren und leider, das ist eben auch das Schlimmste, leider auf allen drei Seiten hat es Opfer gegeben. Natürlich im Krieg gewinnt eigentlich nie jemand und mit Sicherheit leider nicht das Volk. Ja, und jetzt kommt ein Titel, den ich sicher falsch ausspreche. Und zwar Predrag Civković Dosovac Tisime Cekala. Ich hoffe, das war nicht halbwegs richtig. Ja, der Titel, den hast du richtig ausgesprochen und der heißt Predrag Živković Dosovac. Also immer, wenn ein C dasteht, dann wird es wie ein C ausgesprochen mit den Zeichen oben, also mit den Hatschiks, dann ist entweder ein weiches Tsch oder ein hartes TSCH, also Tsch. Und ja, also ein K ist ein K, ein C ist ein C, also ganz, ganz einfach. Und was genau heißt der Titel? Du hast auf mich gewartet. Und das schon mal. So ist, also das ist praktisch gegenüber einer Dame und heißt, du hast auf mich gewartet. Und das schauen wir uns jetzt an. sam dao, jer ti si samo pravo ljubav tela, jer si me vole nema. Poprosti što sam tvoju ljubav krao, poprosti što ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravo ljubav tela, jer si me vole nema. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me šetana. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me šetana. I kad suza boli, bila si žena koja zna da čeka voljenog čovjeka. Bila si žena koja zna da voli, i kada plače, i kad suza boli. Bila si žena koja zna da čeka voljenog čovjeka. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me čekala. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me čekala. Na bledi, možda se kajem šta to sada vredi, nekad me boli tvoja suza vrela, jer si me volela. Na prošle dane uspomena bledi, možda se kajem šta to sada vredi, nekad me boli tvoja suza vrela, jer si me volela. A ja sam negde vino vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me čekala. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me čekala. Radio Auslandsdienst heute am Freitag, den 10. Juni, hier heute zu Gast Wladimir, der uns schon viel Spannendes erzählt hat über sein Land, wo er derzeit den Auslandsdienst absolviert, also in Serbien. Jetzt fragen wir einiges, was das Leben in Serbien betrifft, und zwar Belgrad. Wir haben schon darüber gesprochen. Wladimir, was macht deiner Meinung eine Stadt mit 1,3 Millionen Einwohnern, so wie Belgrad, was macht Belgrad besonders? Also Belgrad hat einen, also die Belgrad ist also eine meiner Lieblingsstädte in Europa. Belgrad, Berlin, Wien. Und vor allem Belgrad würde ich schon gerne mit Berlin vergleichen. In Berlin bin ich auch immer sehr oft. Und Belgrad hat eben auch so einen besonderen Charme. Die Stadt ist zwar so nicht besonders schön, also ich meine, Belgrad hat sehr viele verschiedene Ecken. Und jede hat irgendwas anderes Besonderes, aber die Stadt ist jetzt nicht so übertrieben sauber und wie wir es halt gewöhnt sind in Innsbruck zum Beispiel oder in Österreich in den meisten Städten. Aber Belgrad hat einen sehr besonderen Charme. Die Stadt ist sehr impulsiv, es geschieht immer etwas anderes in Belgrad und vor allem für die jungen Leute auch. Die Stadt ist wirklich sehr international, also ich habe mich auch selbst sehr gewundert, als ich dann hergekommen bin. In Serbien gibt es Leute von überall auf der Welt und alle verstehen sich super gut und interagieren miteinander. Und auch zum Beispiel das Nachtleben ist für, zum Beispiel auch für junge Leute sehr, sehr interessant. Oft hört man auch in den britischen Medien, dass in Belgrad eines der besten also Plätze ist, wo man also ausgehen kann in Südosteuropa. Und aber auch von kultureller Seite, auch also es geschehen also verschiedene Kulturveranstaltungen, Musikveranstaltungen, internationale auch, und die Kultur ist hier wirklich günstig, sagen wir mal. Also jeder hat Zugang dazu. Also und auch zum Beispiel Leute, die jetzt nicht so viel verdienen, können sich sehr schöne kulturelle Veranstaltungen ansehen, Konzerte und so weiter. Das ist auch zum Beispiel für junge Leute, würde ich eben sagen, also auch sehr, sehr interessant. Ich glaube, die meisten, die uns zuhören, wissen wenig bis gar nichts über Belgrad. Und was genau kann man uns so anschauen? Was sind die Sehenswürdigkeiten in Belgrad? Ja, da gibt es also verschiedene. Da ist natürlich, es ist sehr interessant, dass Belgrad und Berlin sind übrigens auch die einzigen Hauptstädte in Europa, soweit ich weiß, die an zwei Flüssen liegen. Belgrad liegt an der Save und an der Donau. Und da ist zum Beispiel auch der Kalemegdan Park interessant, die Fußgängerzone, die zum Kalemegdan Park hinführt, Nes Mihailova Straße. Und vom Kalemegdan aus hat man eben einen schönen Ausblick auf die Mündung der Save und der Donau und vor allem auch nach Nordserbien. Denn wenn man sozusagen praktisch diese zwei Flüsse überquert, dort war eben auch die K&K-Monarchie sozusagen, also auch für unsere Zuhörer in Österreich wahrscheinlich sehr interessant. Ansonsten ist in Belgrad auch die Kathedrale oder der Tempel des Heiligen Sava zu sehen, die vom Volumen, die sowieso eine der größten Kirchen auf der Welt ist und vom Volumen glaube ich sogar die größte. Jetzt bin ich mir halt nicht sicher, ob das nur die größte orthodoxe Kirche ist oder überhaupt vom Volumen her. Dann das Nikola Tesla Museum und verschiedene andere Sehenswürdigkeiten, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Also es ist eben eine sehr, sehr, sehr verschiedene Stadt, sehr impulsiv. Jeden Tag verändert sich was und für junge Leute auf jeden Fall sehr interessant und kann ich nur empfehlen. Die Frage nach genauen Sprachschwierigkeiten stellt sich bei dir ja nicht, aber was, vielleicht kannst du es noch sagen, gibt es in Serbien verschiedene Dialekte und oder spricht man überall relativ gleich? Ja, also es gibt verschiedene Dialekte, also vor allem mich fragen sehr oft, also die Kollegen, die ich hier kennengelernt habe, jetzt auch in Belgrad, woher ich komme, dadurch, dass ich schon mit einem leichten Hauch ostserbischen Dialekt spreche. Aber es gibt natürlich sehr viele serbische Dialekte, auch im Norden, vor allem dieser Dialekt, den die Leute im Norden Serbiens in der Vojvodina sprechen, dann in Zentralserbien, in der Schumadia auch, im Osten, im Westen Serbiens, im Süden, im Süden Serbiens und im Kosovo ist es auch sehr interessant. Also, aber die meisten Dialekte versteht man. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich jetzt zum Beispiel wie in Vorarlberg und in Wien. Also es ist jetzt nicht so drastisch. Was heißt, du hattest keine Schwierigkeiten oder hast keine Schwierigkeiten vor Ort mit den verschiedenen Dialekten? Nein, gar nicht. Okay. Eine kurze Frage vielleicht noch zur serbischen Küche. Was gibt's da so für gute Spezialitäten? Ja, verschiedene. Also eine meiner Lieblingsspezialitäten zum Beispiel ist die sogenannte Sarma. Das sind also sogenannte Krautrouladen. Die gibt's bei uns auch in Österreich. Und die meisten Spezialitäten eben hier am Balkan, die beansprucht irgendwie jede Nation, jedes Volk für sich selbst. Zum Beispiel die Cevapcici. Dann zum Beispiel in Serbien auch sehr, sehr beliebt die Pljeskavica Burger, sage ich mal. Und was eben in Serbien, also die meisten Leute, die hier sind, die benoten eben auch die serbische Küche sehr gut, vor allem es ist also sie hat da sehr große Qualität und auf der anderen Seite ist sie aber auch sehr günstig hier in Serbien zu essen. Also ich glaube, es ist also die meisten, die ich kenne, die in Serbien waren und dann wieder zurückgereist sind, von wo sie halt hergekommen sind, die meisten trauern unter anderem eben nach der serbischen Küche. Das kann ich verstehen, also weil ich war auch immer 2012 in Serbien unterwegs, ja. Und da war die Küche wirklich exzellent. Gerade für mich, der auf gegrilltes Fleisch vor allem steht, war das wirklich, wirklich eine der besten einer der besten Sachen, was das betrifft. Kann ich mir jetzt so gut vorstellen. Also das okay, Markus, willst du uns jetzt noch kurz in Kürze etwas über den Auslandsdienst sagen? Ja, gern. Und zwar kann man den Auslandsdienst als Ersatz für den Zivil- und Wehrdienst absolvieren. Und er dauert insgesamt jetzt 10 Monate lang. Und es gibt eben auf allen Kontinenten Einsatzstellen, in Europa, Asien, Afrika oder Amerika. Und man kann sich dann noch für einen Gedenk-, Sozial- oder Friedensdienst entscheiden. Und jetzt erkläre ich noch schnell, was da die Unterschiede sind. Und zwar geht es beim Gedenkdienst darum, dass man sich in erster Linie mit den Opfern des Nationalsozialismus befasst. Und Gedenkdiener arbeiten in erster Linie an Holocaust-Gedenkstätten und Museen. Beim Sozialdienst ist es so, es gliedert sich in 3 Aufgabenbereiche. Und zwar der erste Bereich sind die Bildungsprojekte und die befassen sich zum Beispiel mit der Betreuung von Schulkindern, dann noch Umweltprojekte und die medizinische Betreuung. Und zu guter Letzt haben wir noch den Friedensdienst und zwar arbeiten die Friedensdiener an Projekten für die Sicherung des Friedens in Krisengebieten gewidmet sind. Nur noch kurz zum Aufbau des Vereins. Und zwar arbeitet der gesamte Verein ehrenamtlich. Die Arbeit wird freiwillig von denen erbracht, die ins Ausland gehen wollen oder von denen, die schon den Auslandsdienst geleistet haben. Und auch bei der Mitarbeit kann man sich auf seine persönlichen Interessen eingehen. Und zwar gibt es verschiedene Aufgabenbereiche, wie zum Beispiel im Pressereferat oder im Übersetzungsreferat. Ja, und das ist immer unser Standardblock, damit jetzt alle, die zuhören, auch quasi Informationen haben, was überhaupt der Auslandsdienst ist. Und dazu eine kleine Frage, Wladimir, vielleicht magst du sie auch stellen, Markus. Ja, wie hast du eigentlich vom Auslandsdienst erfahren? Ich habe eigentlich zum ersten Mal vom Auslandsdienst noch in der Schule erfahren, dadurch, dass ein Kollege von mir, ein guter Kollege, auch den Auslandsdienst geleistet hat. Der hat es dann gesplittet, soweit ich mich erinnern kann, zwischen Houston und Polen. Dann ist es eigentlich bei mir sozusagen irgendwie in Vergessenheit geraten. Und dann einige Jahre später eben, bis vor 2-3 Jahren, hat mich dann eben Herr Dr. Andreas Meislinger darauf angesprochen, eben der Gründer des Gedenkdienstes. Und dadurch, dass ich habe ja eben schon den Verein SPOI genannt, wir veranstalten eben in SPOI auch verschiedene Vorträge auch unter anderem zur österreichischen und serbischen Geschichte, Tradition, Kultur und so weiter. Und Herr Dr. Meislinger war oft bei uns eingeladen und bei uns auch als Gast anwesend. Und über ihn habe ich sozusagen dann vor ein paar Jahren dann genauer über den Auslandsdienst Bescheid bekommen und habe mich dann auch dann später dann dazu entschieden, auch den Gedenkdienst freiwillig zu machen. Und wie findest du die rückblickend die Vorbereitungsarbeit? Wo hast du mitgearbeitet im Verein? Ja, also es war sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr aktiv. Also vor allem die Besuche in der Synagoge in Innsbruck, die wir jeden Monat an jedem ersten Donnerstag hatten. Auch die verschiedenen Konferenzen auch waren sehr interessant, vor allem zum Beispiel auch bei den Mittwochskonferenzen hatten wir sehr oft also sehr interessante Gäste dabei und ich war und bin immer noch vor allem beim Übersetzungsreferat dabei. Okay. Ja, also dort übersetze ich eben Texte, die für den Gedenkdienst bzw. für den Auslandsdienst von Bedeutung sind, ins Serbische oder manchmal auch eben auch ins Deutsche, also aus dem Serbischen. Und wenn ihr Interesse habt, so einen Auslandsdienst zu absolvieren oder noch mehr Informationen herzuholen, dann besucht uns einfach auf unserer Homepage www.auslandsdienst.at. Jetzt Felix, machst du weiter? Danke Markus, jetzt ist wieder Zeit für eine kleine musikalische Pause. Und zwar kommt jetzt das Lied von In Vivo featuring Boyant und hier ist Moyeletto. You are my summer, there is no other. I wanna let go, with summer in Montenegro. Ma nema Švajcarska, ni Australija. Ono što imamo, draga ti i ja. To srce balkansko i more jadransko. Svima ću pričati da moje leto si. Summer in Montenegro. De ti pokaži mi na mapi, nađi mi gde su plavi talasi, gde ljudi lepši su. To se ni u snu dva puta ne nalazi. Ovde leto je tri put prelije. Naše devojke su vatrenije. Tu su drugovi, tu je obala. Sa mnom nisi sve probala. Summer in Montenegro. Ma nema Švajcarska ni Australija. Ono što imamo, draga ti ja, to srce balkansko i more jadransko. Svima ću pričati da moje leto si. Ti moje leto si. Ti moje leto si. To naše muvanje, noćno kupanje, pamtit ću ja do veka. Dva, more sada pokriva. Ovde leto je tri put vrelije. Naše devojke su vatrenije. Tu su drugovi, tu je obala. Sa mnom nisi sve probala. Summer in Montenegro. Ma nema Švajcarska ni Australija. Ono što imamo, draga ti ja, to srce balkansko i more jadransko. Svima ću pričati da moje leto si. By the seashore, my babe's a bomb, they call it C4. Have we met before? Wait up, we need more. We need more ice, we need more lights, we need more reason to celebrate life. Is it Dolce Vita or Dolce Gabbana? Without you, Dolce's nada. Ma nema Švajcarska, ono što imamo, to srce balkansko i more jadransko. Svima ću pričati da moje leto si. Siebzehnte Sendung. Hier ist heute Wladimir Vlajic zu Gast, der schon viel erzählt hat über das Leben in Serbien, über die Geschichte und über die spannende Landschaft des Landes. Jetzt gehen wir zu seiner Arbeit, die er seit einem Jahr im Zuge seines Auslandsdienstes am Verband der jüdischen Gemeinden Serbiens am jüdischen Museum, am jüdischen historischen Museum in Belgrad absolviert. Und jetzt ist uns viel Spannendes über seine Arbeit dort erzählen. Wladimir, in deinem Fall gibt es eine Besonderheit. Du hast die Stelle ja selbst aufgebaut, wenn ich richtig informiert bin. Wie ist es dir denn da dabei genau ergangen? War das kompliziert oder einfach? Ja, also wenn wir genau sein wollen, dann bin ich gerade noch eben beim Aufbau der Stelle. Also ich bin ja der erste Freiwillige oder überhaupt der erste Gedenkdiener am Balkan überhaupt und eben auch an der gerade genannten Institution in Belgrad. Ja, also der Vorschlag ist ja von Herrn Dr. Botschafter Aigner, also dem österreichischen Botschafter in Belgrad gekommen, dass wir also eben die Stelle zusammen mit dem Verband der jüdischen Gemeinden Serbiens beziehungsweise mit dem jüdischen historischen Museum Belgrad aufbauen. Und ja, das ist dann zum Kontakt gekommen mit Herrn Dr. Ruben Fuchs, dem Präsidenten des Verbandes, und der war dann gleich damit einverstanden und ja, dann ist dann eben zur üblichen Vorbereitung gekommen. Also es war jetzt nicht allzu sehr kompliziert und bei mir, in meinem Fall, ist es besonders interessant dadurch, dass ich nicht nur den Gedenkdienst mache in Belgrad, sondern eben auch mein verpflichtendes universitäres Auslandsjahr hier in Belgrad. Dadurch habe ich eben doppelt viel Arbeit und konnte mich vielleicht nicht so sehr den Aktivitäten im Museum widmen, wie ich, also in dem Ausmaß, in dem ich das wollen würde. Aber eben, ich bin jetzt noch fast einen ganzen Monat noch in Belgrad und eben das Hauptziel wird dann sein, die erste Gedenkdienststelle am Balkan, also hier in Belgrad auch, dass die offiziell eben anerkannt wird vom österreichischen Bundesministerium und dass dann eben auch offizielle Gedenkdiener dann auch nach Serbien und nach Belgrad kommen können. Sehr spannende Aufgabe. Kannst du uns noch sagen, was genau ist denn der Verband der jüdischen Gemeinden Serbiens? Ja, wie der Name schon sagt, also das ist eben sozusagen praktisch der Dachverband der jüdischen Gemeinden in Serbien und unter denen auch eben das jüdische historische Museum Belgrad fällt. Also praktisch alle jüdischen Institutionen sozusagen sind im Verband der jüdischen Gemeinden Serbiens vereint. Und wie ausgeprägt ist das jüdische Leben in Serbien heute und speziell auch in Belgrad? Ja, ich war mir dessen gar nicht bewusst, also erst in der Vorbereitungsphase und vor allem dann, als ich dann schon angefangen habe im Museum zu arbeiten, habe ich gesehen, also dass also viele berühmte serbische Persönlichkeiten, die ich schon früher kannte und von denen ich schon vorher gehört habe, dass die eigentlich jüdischer Abstammung sind. Und das ist sehr interessant. Es gibt heute leider nicht viele Juden in Serbien, aber sie sind, man kann schon sagen, also sehr aktiv. Also und wenn man dann auf viele Namen stoßt, die von denen ich jetzt eben weiß, dass sie jüdisch sind, ist mir dann das schon noch bewusster eben. Zum Beispiel 2009, wenn ich mich nicht irre, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, Marko Kohn, der für Serbien in Moskau beim Eurovision Song Contest angetreten ist, der ist auch jüdischer Abstammung zum Beispiel. Das heißt, größer als man vermutet quasi, diese jüdische Gemeinschaft. Genau. Ja, sie ist zwar klein, aber schon also recht aktiv und vor allem auch prägend in irgendeinem Sinne für die serbische Geschichte auch. Ne? Was genau macht der Verband? Was sind die Haupttätigkeiten oder auch des jüdischen Museums generell? Ja, im Museum, also eben, wie ich schon sagte, also das jüdische historische Museum befasst sich hauptsächlich eben mit der Geschichte. Es ist vor allem auch das einzige jüdische historische Museum in Serbien. Und es befasst sich nicht nur mit der Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Serbien, sondern auch mit der Geschichte der Juden auf dem Gebiet Ex-Jugoslawiens, also beginnend von dem Thema, wann die ersten Juden in den Balkan gekommen sind oder auf das Balkangebiet, bis hin zur neueren Geschichte. Sie veranstalten eben auch verschiedene wichtige Ereignisse zu diesem Thema und ja, also Ausstellungen und so weiter. Also, und was zum Beispiel auch sehr interessant war im Museum, eben neben der Übersetzungsarbeit, neben der Arbeit in der Bibliothek und Ähnliches. Es waren immer wieder Gäste im Museum, die zum Beispiel versucht haben, ihre Vorfahren ausfindig zu machen. Es waren sehr oft also auch Gäste aus dem deutschsprachigen Raum, vor allem aus Deutschland, aber auch einige aus Ostösterreich, aber auch zum Beispiel aus den USA, aus Kalifornien, also serbische Juden, die nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs ausgewandert sind und die jetzt eigentlich fast kein Serbisch mehr sprechen, aber die ihre Vorfahren eben finden wollen und mehr über ihre Herkunft erfahren wollen. Und dann hilft ihnen eben auch das Jüdische Historische Museum, vor allem durch die Archivsarbeit dabei. Und deine Aufgaben waren, wie jetzt, du hast sie schon kurz angesprochen, vielleicht kannst du noch einmal zusammenfassen, also vor allem, wie du bereits gesagt hast, in der Bibliothek. Genau, ja, also wir haben die kleine Museumsbibliothek also neu geordnet, ein bisschen so Ordnung reingebracht, wobei man da noch sehr viel machen könnte. Dann vor allem am Anfang die Übersetzungsarbeit, da habe ich also originelle und authentische Dokumente aus dem Deutschen, die noch vor 100, 150 Jahren datieren, übersetzt ins Serbische, damit dann die Leute im Museum und im Verband auch wissen, was sie damit anfangen können, beziehungsweise wo sie es dann im Archiv zuordnen können. Und ja, also vor allem das, aber auch überall, wo ich also auch benötigt wurde, zum Beispiel Ausstellungen vorbereitet wurden, habe ich da auch angepackt und Ähnliches. Aber wie gesagt, eben meine Hauptaufgabe und mein Hauptziel ist es eben, dass die Stelle offiziell anerkannt wird. Ich werde zum Beispiel auch bis Ende Juni auch zum Beispiel einen Vortrag halten an der Deutschen Schule Belgrad über den Gedenkdienst bzw. den Auslandsdienst, über meine Arbeit im Museum und auch über die Frau Diana Budisaljevic. Das war eine geborene Österreicherin, Innsbruckerin, die im Zweiten Weltkrieg 12.000 serbische Kinder gerettet hat. Sehr spannende Aufgaben. Leider sind wir schon am Ende der Sendung angelangt, somit man leider nicht weitere Fragen, leider keine Zeit mehr ist. Aber abschließend möchte ich dich noch fragen, was ist jetzt der Fazit von dir, von dem ganzen Jahr, was du jetzt absolviert hast? Was kannst du den zukünftigen Gedenkdienern in Serbien empfehlen? Das heißt, sollten sie das dort machen? Wieso sollten sie es dort machen? Und was hast du von dieser ganzen Vorbereitungszeit und von auch jetzt generell die Arbeitszeit, was hast du da für dein Leben mitgenommen? Also ich kann also nur sagen, es ist eine unbezahlbare Erfahrung, die ich also jedem nur empfehlen könnte, der die Gelegenheit dazu hat. Ja, also man lernt einfach fürs Leben und vor allem alle wollen ja vor allem auch bei uns im Verein nach Nordamerika, aber eigentlich der nordamerikanische Stil des Lebens ähnelt eigentlich schon sehr unserem westeuropäischen, und da ist dann schon interessanter, wenn man zum Beispiel nach Südosteuropa geht und vor allem auch in ein Land, das man eben nicht so kennt. Und ich glaube, dass das natürlich schon eine größere Erfahrung sein wird und auch die zukünftigen Gedenkdiener in Belgrad und in Serbien auch stärker prägen wird und sie meiner Meinung nach vielleicht sogar mehr davon mitnehmen können, als sie es dann aus irgendwelchen anderen Gebieten machen würden, die eh schon recht bekannt sind. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Es gibt auch wirklich spannende Stellen in Europa, die leider viel zu wenig auch Anklang finden. Aber vielleicht mit dem heutigen Interview, vielleicht können wir jemanden da draußen davon überzeugen, dass ein Gedenkdienst in Belgrad ist auf jeden Fall eine spannende Sache, wie wir gehört haben. Jetzt möchten wir am Ende nochmal hinweisen, Radio Auslandsdienst gibt es natürlich auf Facebook. Wir freuen uns wie immer hier über ein Gefällt mir. Auf der Website www.radio.auslandsdienst.at gibt es alle bisherigen Sendungen als Podcast zum Nachhören. Ebenso natürlich nach einiger Zeit nächste Woche dann auch diese Sendung. Die nächste Sendung findet wieder in 4 Wochen am Freitag, dem 8. Juli statt. Wir bedanken uns bei dir, Wladimir, dass du Zeit gefunden hast für dieses spannende Interview und wünschen dir noch viel spannende Zeit in Serbien.